C2. Herberling? Hallo, Herr Herberling, sind Sie es? Hier ist Schneider von der Inneren am Apparat. Grüße Sie. Stehe hier gerade in der Umkleide. Was gibt's denn? Ich habe einen Patienten für Sie. Aber Herr Schneider, heute ist doch gar nicht Freitag, oder? Ein ganz normaler Dienstag, aber... Na gut, was haben Sie denn für mich? Den Herrn M., er ist knappe 56, war wegen seiner COPD schon ein paar Mal bei uns. Heute Morgen ist er wegen erneuter Atembeschwerden aufgenommen worden. Ich habe ihn mir vorhin angeschaut. Neben einer mäßigen Dyspnoe klagt er vor allem über Schluckbeschwerden. Seit wann? Er meint seit einigen Wochen. Er liegt so bei 40 Zigaretten am Tag und zugegebenen 6 Flaschen Bier und mal einen Schnaps. Mir schwant Böses. Mir auch. Er ließ sich mit dem Mundspatel nicht besonders gut untersuchen, aber im linken hinteren Bereich sieht man lateral eine ulzeröse Veränderung. Vergrößerte Lymphknoten? Nein, aber Mundgeruch. Also, was seine Lunge betrifft, ist er jetzt soweit stabil und wenn Sie ihn sich anschauen... Werden wir ihn wahrscheinlich übernehmen, oder? Ich wusste, mit Ihnen kann man reden.